Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter du Mensch, sag diese Worte, weint laut. Ein schlimmer Tag kommt. Dritter der Tag von Gott ist sehr nah. Es wird dunkel sein. Gott straft viele Völker. Vierter ein Schwert kommt nach Ägypten. Die Nachbarn haben große Angst. Viele Menschen sterben. Die Feinde nehmen das Geld weg. Fünfter Kusch, Put und Lut kämpfen mit Ägypten. Alle diese Soldaten sterben durch das Schwert. Sechster Gott sagt, die Helfer von Ägypten fallen. Der Stolz vom Land ist weg. Überall sterben Menschen durch das Schwert. Siebter das Land wird leer sein. Die Städte sind kaputt. Alles ist einsam. Achter ich mache Feuer in Ägypten. Alle Helfer gehen kaputt. Dann wissen sie, ich bin Gott. Neunte Boten fahren mit Schiffen weg. Die Leute in Kusch bekommen Angst. Das Unglück kommt sicher nach Ägypten. Zehnter Gott sagt, ich stoppe den Lärm in Ägypten. Der König von Babel macht das Elfte. Er kommt mit vielen harten Soldaten. Sie machen das Land kaputt. Überall liegen tote Menschen. Zwölfter ich mache die Flüsse trocken. Ich gebe das Land bösen Menschen. Fremde Leute machen alles kaputt. Ich bin Gott. Dreizehnter Gott sagt, ich mache die falschen Götter kaputt. Es gibt keine Chefs mehr in Ägypten. Alle Menschen haben große Angst. Vierzehnter ich mache Patros und Zoan kaputt. Ich strafe die Stadt Nau mit Feuer. Fünfzehnter ich bin sehr böse auf die Stadt Zin. Ich töte viele Menschen in Nau. Sechzehnter ich lege Feuer in Ägypten. Die Stadt Zin zittert vor Angst. Feinde kommen in die Städte. Siebzehnter die jungen Männer sterben im Krieg. Andere Städte müssen weggehen. Achtzehnter in Tachpanes wird es dunkel. Ich nehme dem König die Macht. Wolken bedecken das Land. Die Menschen werden gefangen. Neunzehnter so strafe ich das Land Ägypten. Dann wissen sie, ich bin Gott. Zwanzigster es war im elften Jahr. Gott sprach wieder zu mir. 21. du Mensch, ich habe den Arm vom Pharao gebrochen. Niemand kann den Arm heilen. Er kann kein Schwert mehr halten. 22. Gott sagt, ich bin gegen den König von Ägypten. Ich breche beide Arme. Das Schwert fällt aus seiner Hand. 23. Ich schicke die Ägypter in andere Länder. Sie müssen überall auf der Welt wohnen. 24. Ich mache den König von Babel stark. Er bekommt mein Schwert. Der Pharao schreit vor Schmerz. 25. Der König von Babel wird stark sein. Der Pharao wird ganz schwach. Dann wissen sie, ich bin Gott. 26. Ich schicke die Ägypter in fremde Länder. Dann wissen sie, ich bin Gott.